dem Bundeskanzler einen Vertrag, der das Ende der Konfrontation und der Distanz zueinander markiert und die Perspektive der Zusammenarbeit, Partnerschaft und vielleicht sogar der Freundschaft zwischen Deutschland und der Sowjetunion begründet. Aus Bonn berichtet Dieter Kopp. Am Abend wurde Bilanz gezogen. Helmut Kohl und Michail Gorbatschow stellten sich unmittelbar, nachdem sie den deutsch-sowjetischen Generalvertrag unterzeichnet hatten, der Presse in Bonn. Was sie, die sie sich entspannt, ja fast gelöst, der Öffentlichkeit präsentierten, zu sagen wussten, klang keineswegs euphorisch, eher nachdenklich, und doch schwang auf beiden Seiten unüberhörbar der Stolz auf das Erreichte mit. Ganz oben an in den Ausführungen des Bundeskanzlers stand der Dank an seinen sowjetischen Gast, der, so Kohl, einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet habe, dass Deutschland sich am 3. Oktober vereinigen konnte. Er würdigte, dass Gorbatschow als erstes ausländisches Staatsoberhaupt das geeinte Deutschland besuche und sprach von einem weiteren Markstein in den deutsch-sowjetischen Beziehungen. Mit Blick auf die Zukunft sicherte der Regierungschef dem sowjetischen Präsidenten zu, dessen Reformpolitik weiterhin durch Rat und Tat zu unterstützen. Kohl, wörtlich. Wir haben heute einmal mehr ausführlich über die künftige Zusammenarbeit gesprochen, vor allem auch im Bereich der Wirtschaft, und wir waren uns einig, dass die jetzt in ein neues Stadium getretene Wirtschaftsreform in der Sowjetunion auch von uns durch Rat und durch Tat unterstützt wird. Und wir werden dies tun, sowohl bilateral in unseren Beziehungen zwischen Deutschland und der Sowjetunion, als auch überall dort, wo wir multilateral mitwirken können. Wir haben vereinbart, dass auf diesem Weg die Bundesregierung eine hochrangige Sachverständigengruppe aufgrund ihrer Anforderungen bei der Unterstützung der Wirtschaftsreformen mit benennen wird. Der sowjetische Staatschef unterstrich vor der Bonner Presse, er teile die Bewertung des Bundeskanzlers, was die Einzigartigkeit dieses Augenblicks betreffe. Er sprach von einer historischen Bedeutung, die dem deutsch-sowjetischen Vertrag zukomme, und von verlockenden Zielen, die sich eröffneten. Sorgen schimmerten durch, als sich Michail Gorbatschow zur Lage der sowjetischen Soldaten äußerte, die sich noch für einige Jahre auf deutschem Boden aufhalten. Wörtlich? Wir haben auch die Einzigartigkeit unserer Beziehungen in Hinsicht darauf erörtert, dass auf dem Gebiet Deutschland für eine gewisse Zeit noch eine recht große Gruppierung sowjetischer Truppen verbleiben wird. Ich habe namens unseres Volkes und unserer Regierung gesagt, dass wir die Position des Bundespräsidenten Herrn von Weizsäcker hochzuschätzen wissen, die Position der Herren Kohl und Genscher. Ein Standpunkt, eine Position, wie Sie selber dargelegt haben, die darin liegt, dass Sie an das deutsche Volk appelliert haben, die sowjetischen Soldaten, die hier Kraft bestimmter Beschlüsse und Verträge sich aufhalten, als Vertreter einer befreundeten Armee anzusehen. In einer Tischrede anlässlich des Abendessens auf dem Bonner Petersberg präzisierte Gorbatschow wenig später, dass die Deutschen und Russland, Deutschland und die Sowjetunion nun keine potenziellen Gegner mehr seien. In Europa haben sie überhaupt keine denkbaren Gegner, fügte er wörtlich hinzu. Kohl und Gorbatschow bestätigten im Übrigen ihre Übereinstimmung in der Beurteilung der Golfkrise. Festigkeit gegenüber dem Aggressor lautet ihre Losung. Der sowjetische Präsident wollte sich freilich auch auf Nachfragen nicht zur Möglichkeit eines militärischen Eingreifens äußern, wie sie jüngst noch von seinem Außenminister Eduard Schewardnadze ins Spiel gebracht worden war. Die sowjetische Delegation mit Gorbatschow an der Spitze war heute Mittag nach Bonn gekommen, um durch die Unterzeichnung des Generalvertrags die Jahre dauernden Bemühungen um eine endgültige deutsch-sowjetische Aussöhnung zu krönen. In dem Dokument verzichten beide Seiten auf Gewalt und Gebietsansprüche, erkennen die bestehenden Grenzen in Europa an und vereinbaren regelmäßige Konsultationen und eine enge Zusammenarbeit auf allen Feldern. Unterzeichnet wurden heute auch Abkommen zur wirtschaftlichen und zur sozialpolitischen Kooperation. Gorbatschow wird morgen nach Begegnungen mit Hans-Dietrich Genscher und mit der SPD-Spitze in die pfälzische Heimat des Bundeskanzlers reisen. Die Außenminister Genscher und Schewardnadze, Architekten der deutsch-sowjetischen Verständigung, die ein besonderes Vertrauensverhältnis entwickelt haben, treffen sich zu einem privaten Programm in Halle, Sachsen-Anhalt, dem Geburtsort Genschers. Erstmals in neuer Zusammensetzung mit den Ministerpräsidenten der östlichen Bundesländer war heute in Berlin der Bundesrat zusammengekommen. In der Premiere sichtbar geworden ist das neue Mehrheitsverhältnis wieder zugunsten der CDU-CSU-Länder, doch zugleich auch, dass künftig regionale Interessen möglicherweise mehr zählen als Parteifarben und dass die Länder dem Bund stärker und selbstbewusster entgegentreten werden als bisher. Aus Berlin der Beitrag von Dietrich Müller. Die Mehrheit des Bundesrats hatte es nicht gerade beklatscht, dass Berlins regierender Bürgermeister Walter Momper sein Amt als Ratspräsident dazu nutzte, die Sitzung an die Spree einzuberufen. Aber freilich, alle Ministerpräsidenten der alten Länder kamen, die der neuen zu begrüßen. Als Nachfolger Mompers im Amt des Bundesratspräsidenten hieß Hamburgs erster Bürgermeister Henning Foscherau die Kollegen aus Ostdeutschland willkommen. Mit großer Freude begrüße ich die gewählten Ministerpräsidenten und Bundesratsmitglieder der fünf deutschen Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in unserer Mitte. Seien Sie uns herzlich willkommen zu gemeinsamer Arbeit für die Menschen in 16 deutschen Ländern. Namens der ostdeutschen Länder hatte der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Alfred Gomolka, zuvor schon für die freundliche Aufnahme gedankt und dann gesagt: Wir kommen hierher auch in gewisser Weise als Kinder einer friedlichen Revolution. Und dieser Umstand gibt uns auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, hier mitzuarbeiten. Ich möchte das besonders in Richtung auf die Stärkung föderalistischer Positionen sagen, in einem vereinten Europa. Für die Bundesregierung sprach Kanzleramtsminister Rudolf Seiters. Er erinnerte an die im Einigungsvertrag getroffenen Regelungen zur Eingliederung und Ausstattung der fünf neuen Länder, um anzufügen, dass damit jedoch keineswegs alle Probleme gelöst seien. Seiters plädierte für Einfühlungsvermögen und Verständnis, für die Bereitschaft, voneinander zu lernen und dann: Die Regierungschefs der Länder haben auf ihrer Jahreskonferenz Mitte Oktober in Hannover ihre Bereitschaft erneuert, den neuen Bundesländern bei der schwierigen Umgestaltung, partnerschaftlich und unter Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel zu helfen. Ich möchte die Gelegenheit auch benutzen, um an Sie zu appellieren, den neuen Bundesländern durch eine großzügige Handhabung von Abordnungen zu helfen und sie gleichzeitig auch auf andere Weise im Bereich der neuen Länderverwaltungen zu unterstützen, so wie der Bund den Kommunen Zuschüsse gewährt und auch seinerseits generell bereit ist, den Ländern zu helfen. Ich denke, wir können es nur in gemeinsamen Anstrengungen schaffen, die Lebensverhältnisse der Menschen in den neuen Bundesländern so rasch wie möglich zu verbessern. Unter Anspielung auf die Entwicklung seit dem 9. November vorigen Jahres und mit Blick auf die Zukunft hatte Foscherau übrigens angemerkt: Hinter uns also liegen glückliche Ausnahmen. Vor uns liegen Arbeit, Alltag, Einsatz, Leistung. Und das ist gut so, denn die großen Aufgaben der sozialen Einheit Deutschlands, der ökonomischen, der ökologischen Einheit, liegen überhaupt erst vor uns. Erst recht gilt dies für die Einheit Europas. Und Mittel- und Osteuropa gehören jetzt wieder dazu. Europa bildete dann auch schon den nächsten Tagesordnungspunkt. Die 16 Regierungschefs verabschiedeten einen Entschließungsantrag, in dem die Beteiligung der Regionen an der europäischen Verfassungsdiskussion verlangt wurde. Es folgten rund 70 weitere Tagesordnungspunkte. Der Bundesrat war zur Routine zurückgekehrt. Nicht nur im Bundesrat ist in der deutschen Hauptstadt der Öffnung der Mauer heute vor einem Jahr gedacht worden. Am Abend des 9. November 1989 hatte das damalige SED-Politbüro-Mitglied Günter Schabowski vor der Presse neue Reiseregelungen verkündet, die die Menschen in Berlin auf eine Weise verstanden, der nur noch mit der Öffnung der Grenztore entsprochen werden konnte. Luten Leinhoss berichtet. Vor einem Jahr war da noch der Kontrollpunkt Bornholmer Straße, eine Festung aus Schlagbäumen, Beton und Stacheldraht. Nun steht an dieser Stelle eine Gedenktafel, ein Stück Mauer mit einer Bronzetafel drauf, mit einem Zitat von Willy Brandt. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Einer der politischen Enkel von Willy Brandt, Berlins regierender Bürgermeister Walter Momper, erinnerte heute daran, wie es kam, dass am 9. November 1989 die Mauer fiel. Es war nicht der bürokratische Apparat der SED, der die Grenze verschwinden ließ. Die SED hatte nur eine weitere bürokratische Reiseregelung entworfen. Es waren die Menschen aus dem Osten Berlins, die in den Abendstunden des 9. November hierher und zu den anderen Grenzübergängen strömten und die Öffnung der Grenze einforderten. Walter Momper dankte Michail Gorbatschow, ohne dessen Reformpolitik die Mauer wohl noch stehen würde. Und er erneuerte seine Forderung, dass Berlin auch Sitz von Bundesregierung und Bundestag werden müsse. Sein Ostberliner Amtskollege Tino Schwirziner nahm den heutigen Tag zum Anlass, die Westdeutschen zur Solidarität zu mahnen. Die Herstellung der Einheit Deutschlands kann doch nicht so aussehen, dass die Hälfte der Ostdeutschen in Rente geschickt wird und die andere Hälfte zu den besseren Jobs im Westen abwandern. Dorthin, wo jetzt die Wirtschaft förmlich explodiert und die großen Gewinne gemacht werden. Tino Schwirziner forderte schnelle und wirksame Wirtschaftshilfe. Eine neue Mauer, eine Wirtschaftsmauer, dürfe es nicht geben. Einer der Köpfe der Bürgerbewegung vor einem Jahr, Pfarrer Friedrich Schorlemmer, sagte, am 9. November 1989 habe das Volk der DDR sich von 40 Jahren Diktatur des Proletariats befreit. Mit unnachahmlichem Witz und Scharfsinn sagte ein Ostberliner in der Kneipe, erst haben sie die Mauer gebaut, damit keiner mehr abhaut, und nun reißen sie wieder ab, damit keiner mehr abhaut. Das ist eine Logik. Eine wunderbare Logik. Auch viele Schaulustige wollten heute dabei sein. Ein Mann aus dem Westteil erinnerte sich voll Freude an die Nacht vor einem Jahr. Ich war von 9:45 bis um 1 Uhr war ich hier. Also es war schlimm. Also man kann es nicht beschreiben. Man kann es nicht. Also ich stand drüben erst noch auf der anderen Seite bis ungefähr 10:30 und wie die ersten rüberkamen, also die sind uns im Hals gefallen. Ein Pärchen kam darüber. Da sagte die Dame noch zu meiner Frau, ich hatte meine Frau auch noch geholt, sagte noch, ach, ich habe mich nur extra noch fein gemacht und schön geschminkt für den Westen und jetzt läuft mir das alles, die ganze Schminke weg. Also ich sage, man kann es nicht beschreiben. Weniger euphorisch heute die Reaktionen etlicher Ostberliner. Zum Beispiel eine junge Frau, die eiligen Schritts an der Gedenktafel einfach vorbeieilen wollte. Kannst du dich noch ungefähr erinnern, wie das war vor genau einem Jahr hier in der Bornholmer Straße? Oh ja, kann ich mich sehr genau erinnern, weil ich bin hier vor einem Jahr rübergelaufen. Und wie war das so stimmungsmäßig? Ja, war nett. Was ich jetzt eigentlich gelegt hat, die Stimmung, ne? Ja, heute ist genau ein Jahr später. Was hast du jetzt für Gefühle an diesem Tag? Dass ich jetzt zur Arbeit muss und gestresst bin eigentlich. Noch lange nachher standen immer wieder Gruppen vor der Gedenktafel. Eine Frau brach vor Rührung in Tränen aus. Sie ist eben noch frisch bei vielen. Die Erinnerung an den 9. November 1989, als in Berlin die Mauer fiel. Der 9. November ist nicht nur das Datum des Mauerfalls. 1938 brannten am 9. November in Deutschland die Synagogen. Gedenkstunden und Kranzniederlegungen galten auch der Erinnerung daran. Aus Berlin berichtet Hans-Jürgen Fink. Zum ersten Mal konnte der Zentralrat der Juden seine Gedenkstunde zum Jahrestag der Novemberpogrome im Ostteil der Stadt veranstalten, was die jüdische Gemeinde mit Genugtuung erfüllt, wie der Zentralratsvorsitzende Heinz Galinski sagte. Und doch bereitet ihm Sorge, die Erinnerung an das Jahr 1938 könnte in den Hintergrund gedrängt von der Freude über den 9. November des vergangenen Jahres übertönt werden. In Italien und in Belgien ist ein bislang geheim gehaltenes Netz von NATO-Widerstandskommandos aufgedeckt worden, die im Kriegsfalle mit Guerilla-Methoden Angreifern und Besatzern aus dem Osten entgegentreten sollten. Nachdem in Italien diese Geheimtruppe mit unaufgeklärten Anschlägen vergangener Jahre in Zusammenhang gebracht wurde, ist auch in Belgien der Verdacht entstanden, dass die ohne Wissen des Brüsseler Verteidigungsministeriums immer noch unterhaltene Kadergruppe mit kriminellen und terroristischen Aktionen früherer Jahre zu tun haben könnte. Während in Italien die Auflösung des Geheimnetzes verlangt wird, hat Belgien bereits eine Untersuchung eingeleitet. Friedrich Schunk aus Brüssel. Auch in Belgien ist in den 50er Jahren ein geheimes Netz von Zivil- und Militärpersonen aufgebaut worden, die im Falle eines Angriffes des Warschauer Paktes hinter den feindlichen Linien aktiv werden sollten. Das bestätigte der belgische Verteidigungsminister Kurm heute im Zusammenhang mit der vor dem italienischen Parlament eingeleiteten Diskussion über eine mögliche Verwicklung von parallelen militärischen Abschirmdiensten in terroristische Aktivitäten. Kurm unterstrich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte gebe, dass ein solches Netz in die unaufgeklärten Vorfälle wie die Kaufhausüberfälle in Belgien oder die WNP-Affäre verwickelt sei. Noch immer leidet das Land unter dem Trauma der unaufgeklärten Kaufhausüberfälle Mitte der 80er Jahre, als insgesamt 28 Menschen den terrorartigen Überfällen wild um sich schlender Männer zum Opfer fielen. Auch war das Bestehen einer rechtsextremen Untergrundorganisation mit dem Namen Westland New Post bekannt geworden, dessen Gründer Paul Latinis unter nicht ganz geklärten Umständen Selbstmord beging. Zuvor hatte er erklärt, im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes ein geheimes Nachrichtennetz aufzubauen. Das erklärt wohl die Spekulation in der italienischen Presse und auch in Belgien selbst. Diese Vorfälle, aber auch Pannen bei der Fahndung nach den Kaufhausmördern, hatten zur Bildung einer parlamentarischen Untersuchungskommission in Belgien geführt, deren Erkenntnisse jetzt umgesetzt werden sollen. Verteidigungsminister Kurm unterstrich also, zurzeit gebe es keine Anhaltspunkte, dass ein belgisches Gladio-Netz in die unaufgeklärten Vorfälle verwickelt sei. Er bestehe aber auf Klarheit, sagte der Minister und erklärte in diesem Zusammenhang, den Generalstabschef der Streitkräfte mit einer dienstinternen Untersuchung beauftragt zu haben. Anhand der Ergebnisse dieser dienstinternen Studie werde man auf Regierungsebene dann weitersehen. Freimütig gab Kuhm zu, von der Existenz eines solchen Netzes bis gestern nichts gewusst zu haben, eine Situation, die er als absolut nicht normal bezeichnete. Ebenso habe er erst jetzt erfahren, dass sich am NATO-Sitz in Mons eine Gruppe mit der Koordinierung dieser Netze befasse, die in den 50er Jahren vor dem Hintergrund des Schreckgespenstes eines Überfalls aus dem Osten aufgebaut worden seien, jetzt aber überholt seien. Kuhm fühlte sich umso befugter, in diesem Zusammenhang Grundsätzliches auszusprechen, als sein Land zurzeit den turnusmäßigen Vorsitz dieser Koordinationsgruppe innehat. Die letzte Sitzung dieser Koordinationsgruppe auf NATO-Ebene hat in Brüssel vor rund 2 Wochen unter dem Vorsitz des belgischen Abwehrchefs stattgefunden. Über die Lage in den anderen NATO-Ländern als Italien und Belgien wollte Kuhm sich nicht äußern. Nun, wenn die NATO koordinierte, wie Kuhm sagte, dann müsste wohl auch Bonn über ein solches Netz informiert sein. Jetzt. Aufregung in Italien. Offenbar mehr zufällig hat ein venezianischer Richter Dokumente entdeckt, wonach seit 1956 in Italien eine Geheimorganisation der NATO existiert. Ausgestattet mit einem reichen Waffenarsenal, finanziert von der CIA. Und diese Geheimorganisation hat in Italien mächtige Fäden gezogen. Erich Kusch. Die Enthüllungen über die NATO-Geheimorganisation Cladio haben ein Schlangennest aufgedeckt. Mit dieser Organisation werden die Roten Brigaden und Italiens Geheimdienste, der CIA und Rechtsterroristen, die Freimaurerloge P2 und die Mafia, aber auch fast alle führenden Politiker der seit 1945 herrschenden Christdemokraten und der fast immer mitregierenden Sozialisten in Verbindung gebracht. Ministerpräsident Giulio Andreotti, eine sarkastische Kurzfassung seines Lebenslaufes, lautet, er wurde in Rom geboren und dann Minister, reagierte im Senat gelassen und erklärte, die Operation Cladio sei völlig legal ins Leben gerufen worden. Die paramilitärische NATO-Geheimorganisation habe in Italien die Aufgabe gehabt, einen möglichen Guerillakampf im Falle einer Invasion aus dem Ostblock vorzubereiten. Das sei auch in anderen NATO-Staaten der Fall gewesen und die belgische Regierung zumindest hat das bestätigt. Die italienischen Kommunisten dagegen sehen in Cladio eine Super-NATO, die jahrzehntelang verfassungsfeindlich operiert hat, also auch gegen innere Feinde eingesetzt wurde, sprich KPI, um jeden Machtwechsel in Rom zu verhindern. Immerhin muss der schwerwiegende Vorwurf gegen die italienischen Geheimdienste und Cladio, der lautet, sie hätten den Terrorismus in Italien geschürt, um damit in der Bevölkerung den Wunsch nach einer autoritären Rechtsregierung zu fördern, erst noch geklärt werden. Selbst die Ermordung des christdemokratischen Politikers Aldo Moro wird jetzt mit der Affäre Cladio in Zusammenhang gebracht. Denn die Umstände der Ermordung Aldo Moros 1978 sind bis heute noch nicht völlig geklärt. Ebenso wenig, wie man die Hintermänner zahlreicher blutiger Anschläge auf Bahnhöfe, Banken, Züge und Gewerkschaftsversammlungen kennt. Die Wahrheit aber aus diesem Wust von Unterstellungen, Verdächtigungen, Vermutungen und bewussten Fehlinformationen herauszufinden, wird immer schwieriger. Die Bundesregierung prüft inzwischen, ob auch auf deutschem Boden diese geheime Untergrundtruppe der NATO gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Vom Bundesverteidigungsministerium heißt es, bisher zumindest habe man keine Hinweise auf Aktivitäten einer solchen Organisation. Die Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Bonn ist am Abend nach Angaben der Partei von mehreren Dutzend Polizeibeamten durchsucht worden. Diese hätten etwa 70 Flugblätter sowie eine Druckvorlage beschlagnahmt, hieß es weiter. Die Durchsuchungsaktion war vom Bonner Amtsgericht wegen des Verdachts der Aufforderung zu Straftaten genehmigt worden. Aus Parteikreisen verlautete, die Durchsuchung sei damit begründet worden, dass die bayerischen Grünen US-Soldaten zur Fahnenflucht aufgerufen hätten, womit sich die Soldaten bei einem Krieg gegen den Irak dem Einsatz entziehen sollten. Der japanische Kaiser Akihito hat heute in Tokio den Thron bestiegen und ist damit auch formell zum 125. Monarchen des Landes gekrönt worden. Zuvor hatten mehr als 100.000 Menschen dem Kaiserpaar bei seinem Einzug in die Residenz zugejubelt. Trotz des starken Polizeiaufgebots kam es in vielen Stadtteilen Tokios zu Terroranschlägen, bei denen nach Angaben der Polizei jedoch niemand verletzt wurde. An der Krönungszeremonie nahmen Repräsentanten aus mehr als 150 Staaten teil, unter ihnen Bundespräsident von Weizsäcker. Die Geiselfrage muss global, ohne direkte Verhandlungen und Zugeständnisse an den Irak, gelöst werden. Diese Marschrichtung haben die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft heute festgelegt. Nach ersten informellen Gesprächen mit ihren Kollegen aus den 5 Maghreb-Staaten hoffen sie dabei insbesondere auf deren guten Kommunikationsdraht nach Bagdad. Konkret schwebt der EG vor, dass die Nordafrikaner sich beim Aggressor Saddam Hussein dafür stark machen, dass ein UN-Abgesandter über die Freilassung aller festgehaltenen Ausländer im Irak Gespräche führen darf. Ziel der EG ist es also, nach den längst nicht von allen Mitgliedstaaten gutgeheißenen Alleingängen wie dem Willy Brandt, die Bemühungen zu straffen und zu bündeln. Offene Kritik an der Mission des Altbundeskanzlers war zwar heute in Brüssel nicht zu hören, schließlich kann die Freilassung so vieler Geiseln aus insgesamt 15 Ländern allgemein nur begrüßt werden. Wohl ließen aber Länder wie Dänemark, die Niederlande und Belgien kritische Bemerkungen in der Ministerrunde fallen. Sie befürchten durch Alleingänge die Isolation der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. Aufgrund der militärischen Präsenz dieser Länder am Golf könnten deren Staatsangehörige als letzte Faustpfand Saddam Husseins bleiben. Die EG-interne und die internationale Solidarität zu wahren und zu festigen, war denn heute vorrangige Aufgabe des Außenministertreffens. In diesem Sinne wurde erneut der Wille bekräftigt, das Embargo absolut wasserdicht zu machen. Offenbar wird an den Grenzen von Iraks Nachbarn auf die Sanktionen immer weniger Rücksicht genommen und kräftig geschmuggelt. Dies soll durch materielle, finanzielle und personelle Hilfe an Iraks Nachbarn verhindert werden. Im Gespräch ist sogar eine Art UNO-Grenzpatrouille. Die Strategie der EG ist klar, durch eine Verstärkung des Sanktionsdrucks soll auf der Basis der UN-Resolutionen auf alle Fälle eine friedliche Lösung für den Golfkonflikt gefunden werden. Über Truppenverstärkung und Gewaltanwendung wurde denn heute auch nicht weiter diskutiert, zumal durch die frischen Kontakte mit den Maghreb-Staaten ein neuer Kommunikationskanal in die arabische Welt und ein indirekter zu Saddam Hussein geöffnet wurde. Auf dem informellen Treffen mit Algerien, Libyen, Mauretanien, Marokko und Tunesien konnte es zwar noch kein deutliches Signal für eine gemeinsame euro-arabische Konfliktlösungsstrategie geben. Aber die Worte des algerischen Außenministers Ghazali, man teile die Sorge um die Leben der im Irak und Kuwait festgehaltenen Ausländer, lässt hoffen. Zielkonkurrenz besteht, auch die Maghreb-Staaten wollen allein eine friedliche Lösung. Über den gemeinsamen Weg freilich muss man sich noch verständigen. Der Dialog hat begonnen, der erste Schritt ist erfolgt, weitere sollen folgen. Die EG jedenfalls will neben den Maghreb-Staaten auch die Islamische Konferenz und die Blockfreien einschalten. Neue Nachrichten erreichten uns heute auch aus der Krisenregion selbst. Nachdem gestern der marokkanische König Hassan auf einen arabischen Krisengipfel drängte, den er selbst als letzte Chance bezeichnete, einen Krieg am Golf zu wenden, durfte man gespannt sein, wie Saddam Hussein darauf heute reagierte. Die Frage gebe ich weiter an den Kollegen Ulrich Tilgner in Amman. Herr Tilgner, kommt es zu einem arabischen Gipfeltreffen oder nicht? Das kann man noch nicht beurteilen. Mit seinem Aufruf für die Gipfelkonferenz hat der marokkanische König die gespaltene arabische Welt in Bewegung gebracht. Irak hat ja sofort reagiert. Saddam Hussein leitete eine Sitzung des obersten Kommandorates der Baas-Partei. Und dann hieß es anschließend in einer Erklärung, die Massen der arabischen und muslimischen Nationen werden diese Gipfelkonferenz anklagen, ein Deckmantel für die amerikanisch-zionistische Aggression gegen Irak und die arabische Nation zu sein. Aber eine Teilnahme Iraks an dem Treffen wurde nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Bagdad stellt zwei Bedingungen. Ein Treffen müsse gut vorbereitet sein und es könne nur stattfinden, wenn die ausländischen Truppen aus der Golfregion abgezogen würden. Das sind natürlich vor allem die letztere Bedingungen, die erst einmal nicht angenommen werden. Der PLO-Vorsitzende Yasser Arafat hat bereits gesagt, die PLO werden an der Sitzung teilnehmen. Mauretanien, das ist ein weiteres Land, was den Irak bei der Auseinandersetzung mit den USA unterstützt, will ebenfalls teilnehmen. Daran kann man erkennen, dass aus dem pro-irakischen Lager Teilnahme signalisiert wurde. Und auch die Maghreb-Staaten werden sicherlich teilnehmen. Von da aus kann man schon damit rechnen, dass es möglicherweise eben doch zu dem Gipfel kommt. Hassan war ja sehr geschickt. Er hat auf der einen Seite gesagt, wir müssen dieses Problem des arabisch-israelischen Konfliktes behandeln. Und auf der anderen Seite hat er gesagt, die internationalen Haltungen über den Kuwait-Konflikt müssen berücksichtigt werden. Das heißt, die UN-Resolutionen sollen zur Basis gemacht werden. Das schmeckt Irak nicht, aber Irak wird wohl einlenken müssen, wenn man teilnehmen will. Heute ist Saddam mit dem chinesischen Außenminister Tian Tichen zusammengekommen. China ist ja eines der 5 ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates. Also eine mögliche militärische Aktion gegen den Irak könnte durch das Veto Chinas blockiert werden. War dieser Aspekt denn ein Thema der Unterredung zwischen den beiden? Ja, sicherlich. Die große Aufmerksamkeit, die dem chinesischen Außenminister geschenkt wurde, beruht darauf, dass China ein militärisches Vorgehen gegen den Irak, das durch den Weltsicherheitsrat abgesegnet werden muss, blockieren kann. Aber Chan Chi-chen hat ja nicht deutlich gemacht, wie die Volksrepublik China sich in dieser Frage verhalten wolle. Er hat auf eine entsprechende Frage heute Morgen bei der Pressekonferenz geantwortet. Mir ist nicht bekannt, dass euch solch eine Resolution vorbereitet wird. Über das Treffen mit Saddam Hussein ist ja wenig bekannt geworden, weil der chinesische Außenminister sofort weiter nach Saudi-Arabien geflogen ist. Er hat sich dann am Abend mit dem saudischen Außenminister getroffen. Offensichtlich will er dort erklären, wie Irak sich eine Lösung der Krise vorstellt. Aufhorchen ließ ja heute eine Aussage von Ägyptens Staatspräsident Hosni Mubarak, der ankündigte, im Falle einer militärischen Aktion gegen Saddam Hussein seitens der Amerikaner nicht in den Irak einzumarschieren. Also ist Ägypten doch wohl kein hundertprozentiger Verbündeter der USA. Ja, der ägyptische Präsident, Herr Wagner, hat sich ganz doppeldeutig ausgedrückt. Er hat gesagt, wir haben nichts mit dem Irak zu tun, aber es ist für uns überhaupt gar kein Problem, Kuwait im Rahmen einer Friedenstruppe zu betreten. Jetzt ist natürlich die Frage, wird diese Friedenstruppe kämpfen oder nicht? Dazu hat Mubarak sich nicht geäußert, aber er hat im Grunde die Hand dem irakischen Präsidenten Saddam Hussein hingehalten. Mubarak hat gesagt, ich werde alle Beleidigungen vergessen, der Konflikt muss gelöst werden. Daran kann man erkennen, wie intensiv die Suche in der arabischen Welt nach einem Frieden ist. Die neue Stationierungswelle von US-Soldaten hat quasi einen Schock ausgelöst. Man möchte jetzt doch noch etwas erreichen. Aber das Schlimme ist ja, der Irak hat keine inhaltlichen Konzessionen gemacht. Saddam Hussein sagt immer wieder, ich will verhandeln. Aber er sagt niemals, ich werde meine Truppen aus Kuwait zurückziehen. Soweit Ulrich Tilgner zu den aktuellen Tagesereignissen aus der Krisenregion. Vielen Dank nach Amman. Auch in Bonn, meine Damen und Herren, war heute das Thema Golfkonflikt und Geiselfrage ganz hoch angesiedelt. Denn Willy Brandt nahm selbst Stellung zu seiner fünftägigen Mission, an deren Ende er mit 189 Geiseln nach Hause zurückkehrte und doch so manche herbe Kritik einstecken musste. Hans-Jörg Krieger war bei der Pressekonferenz dabei. Angesichts wachsender Kriegsgefahr in der Golfregion fordert die SPD mehr Aktivität von der Bundesregierung. Und auch das Parlament soll sich noch in dieser Woche, so jedenfalls eine Forderung des SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel, rechtzeitig vor dem KSZE-Gipfel in Paris mit der brisanten Lage auseinandersetzen und seine Haltung deutlich machen. In diesem Zusammenhang verwahrte sich das SPD-Präsidium gegen Kritik an der Mission des Ehrenvorsitzenden Willy Brandt im Irak. Der so in Schutz genommene hatte sich zuvor schon selber vor der Bonner Presse gegen Vorwürfe verwahrt, den Erwartungen nicht gerecht geworden zu sein. Ich kann nicht bestätigen, dass ich den Ertrag meiner Reise insoweit für enttäuschend gehalten habe. Vielmehr frage ich andere, ob es angemessen ist, in diesem Zusammenhang herablassend von einer Handvoll Geiseln zu sprechen. Oder ob man Solidarität mit Nichtstun verwechseln darf. Dies war ein indirekter Vorwurf an die Adresse der Bundesregierung, der gepaart war mit der direkten Aufforderung, eine aktive Rolle in den Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Konflikts am Golf zu übernehmen. Dabei denkt der Ehrenvorsitzende der SPD allerdings nicht an einen Alleingang Bonns. Die deutsche Rolle muss darin bestehen, mit anderen zusammen aktiv zu werden. Also man kann nicht einerseits reden von der gewachsenen weltpolitischen Rolle Deutschlands und sich dann gleichzeitig doch im Provinzialismus der alten Bundesrepublik wohlzufühlen. Willy Brandt hat heute, wie nicht anders zu erwarten, vor der Presse nicht über alle Details seiner beiden Gespräche mit dem irakischen Staatschef Saddam Hussein berichtet, gab aber zu erkennen, dass dabei Elemente einer möglichen Lösung des Palästina-Problems, also des arabisch-israelischen Konflikts, eine Rolle gespielt haben. Damit näherte Brandt die weit verbreitete Vermutung, dass auf diesem Feld der Schlüssel für ein Nachgeben des Irak in der Golfkrise zu suchen sei. Eine direkte Verknüpfung beider Konflikte hält der SPD-Politiker indessen für unrealistisch. Ebenso schätzt Willy Brandt ein, wie Saddam Hussein seine eigene Lage beurteilt. Dieser sei sich der Isolation seines Landes nicht hinreichend bewusst und auch die veränderte Weltlage werden nicht in ihrer ganzen Tragweite gesehen, ebenso wenig wie die Möglichkeit, dass die Weltmächte bzw. die Staatengemeinschaft in Sachen Annexion gegenüber Irak ein Exempel statuieren könnte. Auf der anderen Seite aber wächst nach dem Eindruck Brandts in Bagdad die Einsicht, dass es bei dem durch die Besetzung Kuwaits eingetretenen Zustand nicht bleiben könne. Nur vor den Konsequenzen dieser Einsicht schrecke man noch zurück. Im vierten Beitrag zum Thema Golfkonflikt geht es um einen geplanten Handel, den der Irak mit Ungarn gerne eingegangen wäre, wenn die Regierung in Budapest das Geschäft diskret abgewickelt hätte. Bagdad wollte Waffen und Lebensmittel und bot dafür billiges Öl im Gegenzug an. Alles weitere dazu von Gabor Kisseli aus Budapest. Ungarn schaut einem außerordentlich harten Winter entgegen. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die sich aus dem Systemwechsel ergeben, werden durch die Ölkrise weiter vertieft. Trotz alledem ist die Budapester Regierung nicht bereit, mit dem Irak auf Sondergespräche über die Lieferung von Öl zu äußerst günstigen Preisen einzugehen. Es geht um die Erneuerung des Angebotes, das Bagdad bereits vor 2 Monaten an Ungarn gemacht hat. Der Irak wäre bereit, seine insgesamt 145 Millionen Dollar betragenden Schulden mit Erdöllieferungen zu begleichen. Als Gegenleistung erwartete die Genehmigung des Kaufes von Waffen und Lebensmitteln. Nun ist Saddam Husseins persönliche Aktion unter Berufung auf den Boykottbeschluss des Sicherheitsrates erneut ein Abfuhr erteilt worden. Ähnliche Versuche hat Bagdad übrigens auch in Bukarest und Sofia unternommen. Ohne Erfolg. Angesichts der wachsenden Schwierigkeiten in der mittel- und osteuropäischen Region ist Ungarns Außenminister Géza Jeszenszky recht pessimistisch. Sollten die Reformprozesse in diesem Raum scheitern, werde sich der Westen gezwungen sehen, im Hinblick auf die Massen von Wirtschaftsflüchtlingen einen eigenen eisernen Vorhang zu errichten, erklärte er neulich und fügte gleich hinzu, er sehe die Gefahr einer neuen Spaltung auf Europa zukommen. Hier könne nur mit der erfolgreichen Fortführung der Reformen wirksam vorgebeugt werden. Das in EG-Kreisen als Spitzenreiter der Demokratisierung geltende Ungarn kann allerdings auf Hilfeleistungen rechnen. Auf der Budapester Tagung der Friedrich-Naumann-Stiftung erklärte heute der Minister für internationale Wirtschaftsbeziehungen Béla Kádár, dass sein Land die gegenwärtigen Schwierigkeiten nur mit ausländischer Hilfe überwinden könne. Was Deutschland angeht, werde Ungarn diese Hilfe auch erhalten. Auch Frankreich wird dazu einen Beitrag leisten. Im Rahmen einer deutsch-französischen Zusammenarbeit will Paris in den Wintermonaten Strom nach Ungarn liefern, sollte hier die Energieversorgung einen kritischen Stand erreichen. Wir kommen zur Innenpolitik. Heute Nachmittag bekam die Bonner Parteizentrale der Grünen unerbeten Besuch von der Staatsanwaltschaft. Mehr noch, das Amtsgericht Bonn hatte die anrückenden Polizisten gleich mit einem Durchsuchungsbefehl ausgestattet. Es ging um einen Aufruf zur Fahnenflucht, eine Resolution, die schon vor 8 Wochen auf dem Grünen Parteitag in Bayreuth verabschiedet wurde und sich an deutsche und amerikanische Soldaten richtete. Mehr dazu von Christine Heuer. Soldaten und Rekruten, verweigert euch dem Aufrüstungskurs der gesamtdeutschen Armee, lasst euch nicht als Kanonenfutter für einen Krieg am Golf oder anderswo einplanen. Markige Worte aus einer grünen Resolution vom 23. September, die heute, also gut 1,5 Monate später, Anlass zur Durchsuchung der alternativen Parteizentrale in Bonn gegeben haben. Aufruf zur Fahnenflucht und damit nach § 16 des Wehrstrafgesetzes zu einer strafbaren Handlung wird den Grünen im Durchsuchungsbeschluss vorgeworfen. Im Zusammenhang mit der Golfkrise heißt es weiter, solange es für einen Bürger mit der Wehrdienstverweigerung eine rechtlich vorgesehene Möglichkeit gebe, seinen Einsatz am Golf zu vermeiden, komme Fahnenflucht auch unter dem Gesichtspunkt des Notstandes nicht als Rechtfertigungsgrund in Betracht. Ergebnis des nachmittäglichen Einsatzes von einigen Dutzend Polizisten in Uniform und Zivil, 71 Flugblätter mit dem Aufruf wurden beschlagnahmt. Und das, nachdem die Grünen Anfang Oktober rund 80.000 Exemplare des Fahnenfluchttextes unter Soldaten der Bundeswehr und der ehemaligen NVA verteilt hatten. Grüne Reaktionen auf die Polizeiaktion ließen nicht auf sich warten. Dass sie zur Fahnenflucht aufgerufen haben, wird dabei nicht in Frage gestellt. Auch nicht von Renate Damos, einer Bonner Parteisprecherin, die das Flugblatt mit Blick auf den möglichen Einsatz deutscher Soldaten am Golf indes für rechtlich legal hält. Wir haben rechtlich legal zur Fahnenflucht aufgerufen, insofern die Bundeswehr nur im Raum der NATO eingreifen darf und nicht außerhalb. Der Golf befindet sich ja nun mal bekanntermaßen außerhalb. Auf der Suche nach Gründen für das plötzliche Eingreifen der Staatsanwaltschaft kommen die Grünen zu verschiedenen Ergebnissen. So brachte der Abrüstungsbeauftragte der Partei, Martin Gräbener, die Polizeiaktion mit der sich zuspitzenden Lage am Golf in Zusammenhang. Die Durchsuchung sei politisch motiviert. Angesichts der drohenden Kriegsgefahr befürchte die Bundesregierung anscheinend, dass der grüne Aufruf zur Fahnenflucht bei den Soldaten Wirkung zeigen werde, erklärte Gräbener. Und Bundesgeschäftsführer Eberhard Walde erklärte, er fände es ziemlich empörend, dass mitten im Wahlkampf aufgrund eines fast 8 Wochen alten Parteitagsbeschlusses der Öffentlichkeit ein solches Bild geboten werde. Und da die Grünen sich auch und gerade juristisch im Recht fühlen, haben sie, jedenfalls im bayerischen Mittelfranken, heute gleich noch einmal zugeschlagen. Wieder wurden Flugblätter verteilt, wieder wurde darin zur Fahnenflucht aufgerufen. Diesmal allerdings wandten sich Grüne aus Erlangen an amerikanische Soldaten, die in Kürze an den Golf verlegt werden sollen. Es geht um eine Geschichte, anscheinend aus grauer Vorzeit. Die Operation Gladio, Gladio gleich Schwert. Unter dieser Tarnbezeichnung hatte der italienische Geheimdienst anscheinend in Verbindung mit NATO-Dienststellen und anderen westeuropäischen Geheimdiensten, selbstverständlich war auch der amerikanische CIA dabei, eine paramilitärische Kampfgruppe aufgebaut, um den Kommunismus zu bekämpfen, sollte der sein freches Haupt erheben. Der Beginn der Operation Gladio lässt sich etwa aufs Jahr 1956 datieren. Da sei so eine Art Abkommen zwischen dem italienischen Geheimdienst CIFAR und dem CIA unterzeichnet worden. Dann seien in Italien rund 500 Aktive rekrutiert worden und auf dem militärischen Stützpunkt Pollina auf Sardinien im Umgang mit Waffen und Sprengstoff ausgebildet worden. Und eine gravierende Bluttat Anfang der 70er Jahre. Da kommt nun der venezianische Richter Casson ins Spiel, habe das Leben zweier Carabinieri gefordert. Dieser niemals aufgeklärte Anschlag bei Peteano, dem der Richter nachspürt, sei von Leuten der Operazione Gladio verübt worden. Es war die Zeit des Terrorismus von links und von rechts. Und die Operazione Gladio sei von den rechtsradikalen Hintermännern des Geheimdienstes und vom CIA gesteuert worden. Die NATO in Brüssel weiß von nichts. So die offizielle Erklärung. Das belgische Verteidigungsministerium weiß gleichermaßen nichts und die Harthöhe in Bonn erst recht nicht. Aber der französische Verteidigungsminister Jean-Pierre Chevènement, der weiß von der Operation Gladio. Auch in Frankreich habe sie bestanden, sei aber zu einem nicht genannten Zeitpunkt vom französischen Präsidenten aufgelöst worden. Sicher, in Frankreich wie in Italien haben die kommunistischen Parteien stets starken Zulauf gehabt, waren und sind immer noch eine bedeutende politische Kraft. Dass der stets patriotisch, das heißt rechts, gesonnene Geheimdienst da Verdächtiges, Umstürzlerisches wittert, kann kaum verwundern. Schon eher, dass die Kameraden in Bonn und Brüssel so gar nichts wissen. Warum diese Dinge gerade jetzt in Italien hochkommen, weiß man nicht so genau. Es hängt zusammen mit dem überraschenden Fund der Briefe Aldo Moros in Mailand vor mehr als 4 Wochen. Da da wird irgendwo die Operazione Gladio erwähnt. Japan hat formell seit heute wieder einen Kaiser. Akihito bestieg den Thron, der den Berg symbolisiert, auf den vor 2600 Jahren angeblich seine göttlichen Vorfahren vom Himmel auf die Erde herabgestiegen sein sollen. 23 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Im Osten Berlins sind am Abend die Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und vermummten Hausbesetzern zu einer Straßenschlacht eskaliert. Bei gewalttätigen Ausschreitungen zum Abschluss einer Großdemonstration französischer Oberschüler in Paris wurden mindestens 50 Polizisten verletzt. Als erster NATO-Oberbefehlshaber in Europa hält sich der amerikanische General Galvin in Moskau auf. Die Meldungen im Einzelnen. Die Auseinandersetzungen zwischen der Berliner Polizei und vermummten Hausbesetzern im Osten der Stadt sind am Abend zu einer Straßenschlacht eskaliert. Nach Augenzeugenberichten stießen die inzwischen rund 1000 Randalierer, die sich zunächst nur in der Mainzer Straße in Friedrichshain verschanzt hatten, in umliegende Straßen vor. Auch dort stürzten sie Fahrzeuge und Bauwagen um und errichteten Barrikaden. Sie hielten außerdem mehrere Straßenbahnen an und steckten sie mit Molotow-Cocktails in Brand. Personen kamen dabei offenbar nicht zu Schaden. Die nach Angaben der Innenverwaltung etwa 700 Beamten gingen mit Wasserwerfern und Tränengas gegen die Demonstranten vor, versuchten jedoch nicht in die besetzten Straßenzüge vorzudringen. Im Verlauf des Tages waren bei den Krawallen 4 Polizisten verletzt worden. Die Ausschreitungen hatten sich nach der Räumung mehrerer besetzter Häuser entzündet. Etwa 1 Dutzend Personen wurde vorläufig festgenommen. Bei gewalttätigen Ausschreitungen zum Abschluss einer Großdemonstration französischer Oberschüler in Paris sind heute mindestens 50 Polizisten verletzt worden. Die Beamten hatten die Kundgebung beendet, nachdem hunderte maskierte Randalierer Fensterscheiben eingeworfen und Geschäfte geplündert hatten. Auch mehrere Journalisten und Kameraleute, die das Geschehen filmen wollten, wurden verletzt. Die Krawalle waren eskaliert, als die Demonstranten bei Anbruch der Dunkelheit Pflastersteine und Flaschen auf Polizisten warfen. Die Beamten setzten daraufhin Tränengas und Wasserwerfer ein. Vor den Zusammenstößen hatten nach offiziellen Angaben mindestens 200.000 Schüler gegen Missstände im Bildungssystem protestiert. Der NATO-Oberbefehlshaber in Europa, Galvin, hat heute in Moskau mit dem sowjetischen Verteidigungsminister Jasow und Generalstabschef Moiseyev die Errichtung einer neuen Friedensordnung auf dem Kontinent erörtert. Wie die Nachrichtenagentur TASS meldete, war ein weiteres Thema die vollständige Überwindung des Kalten Krieges. Beide Seiten betonten die Notwendigkeit, die positiven Veränderungen unumkehrbar zu machen, die in jüngster Zeit in der internationalen Lage zu verzeichnen seien. Galvin besichtigte auch eine Militärbasis in der Nähe von Moskau. Der US-General, der vom Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses Eide begleitet wird, ist der erste NATO-Oberbefehlshaber, der die UdSSR besucht. Im Rahmen einer neuen diplomatischen Initiative hat die Europäische Gemeinschaft die 5 nordafrikanischen Maghreb-Staaten gebeten, sich für die Freilassung aller Geiseln aus dem Irak einzusetzen. Nach einem Treffen der EG-Außenminister mit ihren Amtskollegen aus dem Maghreb in Brüssel betonte der italienische Ressortchef De Michelis, die nordafrikanischen Länder Marokko, Algerien und Mauretanien sowie Tunesien und Libyen sollten sich aufgrund ihrer guten Beziehungen zu Bagdad dafür einsetzen, dass Iraks Staatschef Saddam Hussein eine UNO-Delegation einreisen lässt und alle Geiseln gemäß den UNO-Resolutionen ohne Verhandlungen freikommen. Die Szenerie hatte fast etwas Bedrohliches an sich. Da stand auf dem Rednerpult nur ein einziger Zivilist, nämlich Staatspräsident Michail Gorbatschow. Ansonsten im Saal Uniformträger neben Uniformträger des Heeres, der Luftwaffe und der Marine. Insgesamt 1100 ranghohe Militärs, allesamt auch Mitglieder des Volkskongresses. Um das Treffen mit Gorbatschow hatten sie gebeten. Mit düsteren und versteinerten Gesichtern hörten sie die Rede eines durchaus nervös wirkenden Staatspräsidenten an. Natürlich alles, was in der Gesellschaft vor sich geht, spiegelt sich auch in der Armee wieder, sagte Gorbatschow. Sie spürt die Besorgnis, das Schicksal des Volkes. Die wichtigste Nachricht des Treffens, es wird keine eigenen Armeen in den Republiken geben. Die Grundlage für die sowjetischen Streitkräfte wird weiterhin die allgemeine Wehrpflicht bleiben. Bekannterweise streben immer mehr Republiken die Aufstellung einer eigenen Armee an. So haben neben den baltischen Staaten auch die Georgier und Armenier angekündigt, ihre Rekruten nur auf heimischem Boden dienen zu lassen. In der Ukraine bestehen gleichklingende Forderungen. In den Redebeiträgen äußerten sich besonders verbittert die Militärs aus diesen Republiken zu der nachlassenden Wehrbereitschaft. Gorbatschow nannte dies alles ein politisches Spiel. Die baltischen Staaten, so der Präsident, betrachte er weiterhin als ein Teil der Union. Alle verabschiedeten Gesetze, die im Widerspruch zu den Gesetzen der Union stünden, bezeichnete er als ungültig. Scharf sprach sich Gorbatschow gegen jegliche Spekulationen über einen Militärputsch aus. Versuche, unsere Armee zu beschuldigen, heimtückische Pläne auszuarbeiten, müssten entschlossen zurückgewiesen werden. Gorbatschow, die Armee weiß um ihre Rolle und ihre Verantwortung. Sie wird immer mit dem Volk sein. Wie sehr die sozialen Probleme allerdings die Militärs belasten, wurde in fast allen Redebeiträgen deutlich. Maßnahmen zum Schutz von Ehre und Würde, des Lebens und der Gesundheit.